Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Domian-Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, heute Nacht, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer auch wie immer 0800 5678 110. Freie Themennacht, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, vielleicht auch zu diesem Thema hier. Wiebke hat uns gefaxt und sie schreibt: Lieber Domian, ich muss mir jetzt erstmal Luft machen. Der Grand Prix hat mich total verärgert. Michelle hat doch toll gesungen, so toll gesungen. Sie hat doch wirklich alles aus sich herausgeholt und ganz spitze alles präsentiert und dann nur Platz 8. Sie tat mir so leid. Domian, wie denkst du dazu? Also Platz 1 konnte sie, glaube ich, nicht machen mit dem Lied. Ich hatte ja auch ein bisschen höher getippt, aber Platz 1, 2 und 3... war wohl, glaube ich, nicht drin. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe es den Jungs aus Estland gegönnt und finde, das ist eigentlich ein schöner, flotter Sommersong. Und es war ja schon erstaunlich, dass so sehr viele Länder gesagt haben, okay, das ist unser Lied und wir geben die höchste Punktzahl. Wie habt ihr es denn verfolgt und wie fandet ihr es denn? Aber wir können über alles reden, über das ihr Bock habt. Christian hat angerufen, zum Beispiel 29 Jahre. Hallo. Hi. Christian. Ich bin ein bisschen nervös. Macht nichts. Ja, weil... Was ist denn dein Thema? Ich möchte was zum Thema Missbrauch sagen. Ja. Weil ich bin am Wochenende von einem Mann missbraucht worden und... Du bist 29 Jahre alt. Richtig. Du bist von einem Mann vergewaltigt worden, oder was? Ja. Und zwar muss ich dabei sagen, dass ich Rollstuhlfahrer bin. Mhm. Und erzähl mir doch mal von vorne, wie es genau passiert ist, von Beginn an. Ja, pass auf. Ich war mit meinem Rolli alleine unterwegs. Ich bin in der Kneipe gewesen. Mhm. Und hab dann gemerkt irgendwo, dass ich nicht genug Geld in der Tasche habe. Mhm. Weil ich habe irgendwie meine ganze Kohle irgendwie in Bier investiert, was ich besser hätte gelassen. Mhm. Sag ich mir heute im Nachhinein. Also du hast ganz schön einen gezwitschert. Ja, nicht viel, weil ich muss sagen, ich lebe vom Sozialamt. Hm. Aber hast du so ein bisschen einen in der Birne oder nicht so sehr? Nicht so sehr. Also ich meine, dass ich noch relativ nüchtern gewesen bin. Mhm. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich nicht genug Geld habe für das Taxi. Ja. Und dann habe ich mich halt entschlossen, mit dem Rolli alleine nach Hause zu fahren. Mhm. Dann bin ich ein paar Meter... Und wie viel Uhr war das ungefähr? Das war Viertel nach drei. In der Nacht? In der Nacht. Mhm. Und dann bin ich ein Stück alleine gefahren und ich weiß, auf dem Nachhauseweg, da kommt ein kleiner Berg, mhm, den ich, wo ich dann ein Problem habe, mit dem Haltwagen alleine hochzukommen. Mhm. Mhm. Und wie es der Zufall will, ich weiß nicht, ob es eine übrig gebliebene Schnapsleiche gewesen ist oder... erschien mir auf jeden Fall noch relativ nüchtern. Mhm. Und so naiv und blöd und dumm wie ich bin, habe ich ihn angesprochen. Und hast ihn gebeten, dass er dir hilft. Und hab ihn gebeten, dass er mir hilft. Ja. So, wir sind ein paar Meter gelaufen und bei den paar Metern hat sich auch schon ein Gespräch entwickelt, in dem er mir schon angedeutet hat, dass er auf Männer steht, wo ich dann gesagt habe, dass das bei mir nicht der Fall ist. Also ich bin nicht schwul, ich stehe ganz normal auf Frauen. Mhm. Ja, und dann kam der Berg und dann hat er mir angeboten, ich habe mir dann gedacht, vielleicht hat er keine Lust, mich den Berg hochzuschieben. Mhm. Hat er mir angeboten, dass er ein Taxi anruft und mich dann wohl doch nach Hause bringt. Ja. Dann hat er mir gesagt, wir könnten ja noch was trinken bei mir. Woraufhin ich ihm dann gesagt habe, dass ich nichts da habe, aber er hat dann gesagt, mach's nicht, der hätte ein paar Flachmänner in der Tasche. Wo ist denn dann, Christian, der Übergriff passiert? Noch draußen, noch da an dieser Anhöhe? Nee, bei mir, wir sind dann zu mir in die Wohnung. Ach, du hast ihn noch mit nach Hause genommen? Ja, wir sind dann zu mir in der Wohnung und dann haben wir uns erstmal ein bisschen am Wohnzimmertisch gesetzt, wo er mich dann noch weiter gedrängt hat halt. Mhm. Was ist dann genau da passiert im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer direkt nichts. Ja gut, also ja. In deiner Wohnung, was ist genau passiert? Er hat mich dann mit dem Versuch mit Gewalt ins Schlafzimmer zu räumen, woraufhin ich die Bremse angezogen habe und noch versucht habe, mich am Türrahmen abzustützen. Mhm. Dann hat er mir seinen Arm um den Hals gelegt und die Hand auf meinen Mund, weil ich habe dann auch versucht, um Hilfe zu schreien. Mhm. Und er hat mir dann halt gesagt, wenn ich ihn nicht aufhören würde und wenn ich mich noch weiter weigern würde, dann würde ich den nächsten Tag nicht überleben. Was hat er genau dann mit dir gemacht? Da ich aufgrund meiner Behinderung kann ich mich selber nicht so gut bewegen. Er hat mich dann aufgefordert, mich aufs Bett zu setzen. Und dann hat er mich so nach hinten gekippt und hat mich dann ausgezogen. Also selber konnte ich das nicht. Was ist dann weiter passiert? Dann hat er mir immer gesagt, wie ich mich hinzulegen habe und dann musste ich ihn oral befriedigen und er hat sich dann an mir auch anal bedient. Mhm. Hast du währenddessen, hast du geschrien oder hattest du Angst? Ich habe einfach, weil ich von hinten in mich eingedrungen ist, hatte ich wahnsinnige Schmerzen. Mhm. Und ich habe einfach auf die Zähne gebissen und habe nur gedacht, so, hoffentlich ist er bald weg. Nachdem dann alles vorbei war, ist er sofort gegangen? Da hat er dich irgendwie noch gefesselt oder hat er irgendetwas noch mit dir angestellt danach? Nein, ich habe ihn dann gebeten, dass er mir eine Hand holt, weil er hat seinen Erguss über mein Gesicht gespritzt. Dann hat er mich liegen lassen wie so ein Stück Dreck und ist aus der Wohnung gegangen. Hast du dann in der Nacht irgendetwas noch unternommen? Hast du die Polizei angerufen? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Geistesblitz war, ich habe mich also an deine Sendung erinnert. Und du sagst ja dann auch immer, dass man sich Hilfe holen soll und nicht zurückstecken soll. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Ja, dann habe ich also sofort die Polizei verständigt. Mhm. Und die waren dann auch innerhalb von ein paar Minuten da. Mhm. Und dann war auch die Spurensicherung in der Wohnung. Ja. Die haben dann halt alles gesichert. Und du hast jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja, also wie gesagt, wir versuchen jetzt aufgrund der Fingerabdrücke und der Spuren, die da gewesen sind, die haben wir. Mhm. Jetzt muss ich morgen nochmal mit dem Kriminalbeamten nochmal los und also fahre die Strecke nochmal ab mit dem. Christian, sind Kleinstanteile von seinem Sperma auch sichergestellt worden? Ja, das war ja in dem Handtuch, wo ich mir... Das hat die Polizei? Das hat die Polizei hat meine Kleidungsstücke, Handtuch, Bettwäsche und dann haben sie mir aus dem Gesicht noch Abstriche genommen. Und dann bin ich auch im Krankenhaus untersucht worden, weil er hat mich wohl doch im Analbereich derbe verletzt. Ja, und dann habe ich mir halt jetzt gesagt... Irgendwo totale Offensive und darum habe ich mich auch bei dir gemeldet. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr richtig, was du da machst und auch Respekt, dass du das machst, weil eigentlich könntest du dich jetzt in all der Verzweiflung und in dem Schmerz auch in dich zurückziehen, was auch verständlicherweise viele Frauen tun, denen sowas widerfahren ist. Aber wenn man doch die Kraft hat, offensiv aus sich herauszugehen, ist es, glaube ich, gut, auch letztendlich für dich und dein Befinden langfristig gesehen richtig. Ja gut, aber ich sag mal so, im Moment, es hilft mir, dass ich reden kann. Mhm. Nur mit meinen Gedanken bin ich halt alleine, ja. Natürlich, klar. Hast du denn jetzt danach, nachdem du aus dem Krankenhaus, wie lange warst du im Krankenhaus? Ein paar Stunden vermutlich, oder? Ich war insgesamt anderthalb Stunden war das. Mhm. Hast du danach dann jetzt noch Freunde, mit denen du darüber reden kannst? Oder hast du dann doch ganz allein für dich da in der Wohnung gesessen und musstest mit diesem Verbrechen irgendwie zurande kommen? Nee, ich habe Gott sei Dank eine liebe Familie, die mich dann... aufgefangen hat, weil ich komme mit einem Punkt absolut nicht klar. Ich habe dann einen Aids-Test machen lassen, sofort, und ich komme jetzt halt mit dem Gedanken nicht zurecht. Ist dir was passiert oder also hast du dich mit irgendwas angesteckt oder hast du dich nicht mit irgendwas angesteckt? Das ist also derbe heftig, ja. Du musst dann natürlich mit dem Test auch, um eine richtige Sicherheit zu haben, auch noch eine Weile warten, ne? Ja, weißt du zufällig, ob da im Nachhinein noch mal einer gemacht wird zur Sicherheit? Also ich bin sicher, dass in diesem Fall eigentlich ein aussagekräftiger Test erst nach ein paar Monaten gemacht werden kann. Aber da solltest du dich auch nochmal genau von deinem Arzt beraten lassen. Aber heißt das jetzt, dass ich die ganze Zeit mit dieser Ungewissheit rumlaufen muss? So hart es ist, eigentlich ja. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es sind auch noch viele andere Dinge, die dich jetzt sehr beschäftigen, innerlich hin und her werfen. Ja, weil ich weiß absolut nicht, wie ich ja, jetzt mit der Gesamtsituation ja. umgehen soll. Ja, es ist Schock, man hat dir ganz Übles angetan, du hast Todesängste ausgestanden. Es hat ja noch eine ganz besondere Brisanz bei dir, dass du zudem behindert bist und dich damit gar nicht wehren konntest. Also da ist die Hilflosigkeit ja noch größer als bei jemandem, der gesund ist. Für den ist es ja schon schlimm und also unermesslich schlimm, wenn so etwas passiert. Ja. Du hast eine, was für eine Art genau von Behinderung hast du, Christian? Ich habe eine Spastik, das hat was mit Motorik und Gleichgewicht und... Was ist dir, während du das machen musstest bei diesem Mann und während du es hast über dich ergehen lassen, was geht einem genau in diesen Sekunden durch den Kopf, diesen Minuten des Martyriums? Im Endeffekt so, ich weiß nicht, ich habe mich dann versucht zu weigern, wobei er mich dann verbal genötigt hat. Im Endeffekt war es nur Angst. Es ist eine gnadenlose Angst, weil ich habe echt gedacht, der holt ein Messer aus meiner Küche und... Steckt mir das im Hals rein, ja. Jetzt lass mich nochmal fragen, Christian, das war gerade am Anfang ein bisschen schnell erzählt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ihn dann noch mit in deine Wohnung genommen hast? Obwohl du ja eigentlich nie wolltest, ne? So hatte ich dich, glaube ich, gerade richtig verstanden. Das ist meine naive und gutgläubige Einstellung. Dahingehend bin ich auch von der Kriminalbeamtin und auch von meiner Mutter bin ich auch kritisiert worden. Also ich habe auch in den vergangenen Jahren habe ich damit auch immer wieder Probleme gehabt. Du bist zu gutgläubig und zu menschenfreundlich letztendlich. Hast du denn den Eindruck, dass die Polizei dir wirklich auch glaubt und hast du den Eindruck, dass du gut behandelt worden bist von Seiten der Polizei? Bisher bin ich, denke ich mal, der Kripobeamte, der heute da war, der hat ruhig mit mir gesprochen, hat mich erst auf die Rechtslage hingewiesen und dass ich doch die Aussage wahrheitsgetreu machen muss, denke ich mal. Ja. Also ich muss noch mal sagen, Christian, dass ich es auf jeden Fall richtig und gut fand und finde, dass du sofort gehandelt hast. So konnten auch noch Spuren gesichert werden, die vielleicht irgendwann mal ganz wichtig sind als Beweise gegen den Täter, wenn man ihn findet. Wenn du Tage hättest gewartet, dann wäre es wahrscheinlich umso schwieriger gewesen, überhaupt irgendetwas vorzuweisen. Ich möchte jetzt gerne, dass du mit meiner Psychologin redest, mit der Anna. Darf ich noch eins loswerden? Ja. Ich möchte halt einfach nur an alle appellieren, seid vorsichtig und lasst euch helfen. Und ich möchte an dich noch appellieren, Christian, das wirst du gleich sicher im Gespräch mit der Anna auch noch klären, dass du dringend jetzt eine psychologische Hilfe brauchst. Wir wollen dir gerne, und das heißt die anderen, die dabei behilflich sein, da jemanden zu finden. Weil das kannst du gar nicht jetzt alleine verwinden alles. Das ist genauso wichtig wie ein Arzt, der die körperlichen Leiden in die Hand nimmt, so muss jetzt jemand deine Seele mit in die Hand nehmen und dir ein bisschen helfen einfach, das zu verarbeiten. Und ich hoffe, dass ihr beide jetzt gleich da zu einem guten Ergebnis kommt. Okay, ich muss aufnehmen und irgendwie. Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Von Herzen alles Gute. Danke dir, ja. Auf Wiedersehen, Christian. Jetzt geht's weiter mit Michael. Michael ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, grüß dich. Guten Morgen, Michael. Deswegen hast du angerufen. Zu dem Thema, du hast ein offenes Thema heute. Ja. Und erstmal zu deiner Sendung, finde ich super. Dankeschön. Nur, scheiße finde ich an deiner Sendung, sie kommt zu spät. Ja, das sagt ja alle, ich sage auch, naja, es ist so. Aber trotzdem gut. Zu dem Christian möchte ich sagen, in Deutschland ist leider Auge um Auge, Zahn um Zahn ein bisschen schlecht durchzusetzen. Aber für solche Leute, die sowas tun, wäre es angebracht. Wir hoffen, dass der gefunden wird und dass der einen... Dass er so eine saftige Strafe kriegt. So genau, das wollen wir hoffen, ja. Jetzt zu dir, Michael. Ja, und zwar bei mir ist es so, ich falle immer auf die falsche Frau dran. Immer? Immer. Seit 35 Jahren? Nein, Quatsch, nee. seit ungefähr 2 Jahren, seitdem ich von meiner Frau weg bin. Achso, du warst schon mal verheiratet? Ich war 14 Jahre verheiratet. 14 Jahre verheiratet? Nee, Quatsch, 12 Jahre verheiratet. Na gut, also auch eine lange Zeit. Ja, klar. Und mit der Frau ist es gut gelaufen? Ja. Gut. Bis auf den Moment, wo sie mich betrogen hat. Mhm. Sie ist dann mit dem Arbeitskollege durchgebrannt. Ja. Und hat gemeint, das wäre halt ein besseres Leben dann und so weiter, weil er vielleicht ein bisschen mehr bieten kann. Mhm. Und ich bin mit den Kindern alleine geblieben. Also sie hat die Kinder bei mir gelassen. Aha. Wie viele Kinder habt ihr? 2. 2 Kinder. Wie alt sind die Kinder? 7 und 13. Und die ziehst du alleine auf? Ja. Wie machst du das mit der Arbeit? Oder da kann man da eigentlich gar nicht arbeiten, oder? Nee, kann man nicht. Das ist ja mein Problem. Ich will arbeiten und kann nicht. Mhm. Aber könntest du überhaupt arbeiten, rein zeitlich, wenn du eine Arbeit finden würdest? Nein, kann ich nicht, weil vom Gesetz her muss ich erwarten, bis der Kleine maximal 12 Jahre alt ist, bis ich ihn dann alleine lassen kann. Mhm. Und das Sozialamt sagt aber, nee, du musst einen Halbtagsjob annehmen. Mhm. Jetzt kommt der Kleine erst ins erste Schuljahr und wie das so ist, die fangen erst um 9 an, haben um 11 schon Schule aus, das ist halt doof geregelt, aber es ist so. Also wo soll ich dann einen Halbtagsjob annehmen? Und du lebst im Moment ausschließlich vom Sozialamt. Das heißt, du musst den Pfennig auch 10 Mal rumdrehen wahrscheinlich. Genau. Für die 2 Kinder und für dich. Ja. Jetzt ist das Thema aber die Frauen. Du bist seit 2 Jahren jetzt von deiner Ehefrau getrennt. Ja. Und fällst immer... letztes Tag Schäden. Mhm. Und fällst immer auf die falschen Frauen rein. Ja, und ich habe jetzt über Radiosender und über Fernsehen, auch Videotext und Annoncen in der Zeitung überall versucht, an Frauen dranzukommen. Weil das Alleinsein geht mir echt auf den Keks. Es ist auch scheiße irgendwo, wenn du abends alleine da sitzt, guckst du zum Beispiel Domian an und bist ganz alleine dabei. Die Kinder schlafen. Wäre schöner, wenn da eine nette Frau neben dir sitzen würde. Genau, ja. Was sind denn das für Frauen, auf die du bisher so gestoßen bist durch deine Aktivitäten? Wie soll ich sagen? Wir versuchen dann in Kontakt zu kommen, verabreden uns. Sie kommen zu mir, ich koche was Gutes oder backen Kuchen oder sowas. Mhm. Und dann setzen wir uns hin und labern, trinken auch Flaschen Bier oder ein Glas Wein. Mhm. Und na, dann auf einmal heißt es dann, ja, ist zu spät, kann ich bei dir schlafen. Mhm. Und dann sagt, okay, von mir aus, kein Thema, ich habe genug Platz. Mhm. Du kannst bei mir im Bett schlafen, ich schlafe auf der Couch. Mhm. Und also so korrekt bin ich, dass ich nicht in einem Zimmer schlafe. Ja. Und dann auf einmal nachts spürst du dann, dass jemand an dir rumfummelt. Ach. Ja. Also die geht erstmal getrennt ins Bett, die in dein Ehebett, du auf die Couch ins Wohnzimmer. Genau. Und du bist eingeschlafen und irgendwann wachst du auf und da fummelt eine fremde Frau an dir. Da fummelt an dir rum und meint dann, ach komm, wir könnten doch mal und dieses und das. Und ach, ich meine, nee, ey, komm, wir kennen uns noch überhaupt nicht und One-Night-Stand, da bin ich nicht der Typ dazu. Michael, das kann einem ja vielleicht einmal passieren, aber ist dir das... Sogar mehrfach. Das ist mir echt mehrmals passiert. Also ich habe jetzt seit den 2 Jahren mindestens, 30 oder 40 Annoncen, also Frauen kennengelernt über Annoncen. 30 bis 40 Frauen über Annoncen kennengelernt und die hast du immer zu dir eingeladen und hast Kuchen gebacken und jedes Mal wollten die Frauen dir an dein bestes Teil, mal übertrieben ausgedrückt. Ja, klar. Jeder wollte mal, Und das kann man ja fast gar nicht man glauben. Kann sagen, 98% davon waren so. Das ist ja ein Ding. Und also 2% davon hast du vom Gesicht her und so weiter vergessen können. Das heißt, du würdest sagen, die Frauen sind absolut fixiert. Schwanzgesteuert. Ja, ich wollte es nicht so krass ausdrücken. Aber so ist es. Die Frauen sagen das zu uns und ich kann mir jetzt erlauben, dann das über die Frauen zu sagen. Ich meine, das ist ja wirklich eine krasse Erfahrung. Wenn du 30 bis 40 Frauen kennengelernt hast über Annoncen, über Radiobörsen, Kontaktbörsen, weiß ich was. Und die in der Regel, fast alle, bei allen läuft das so ab. Und du möchtest eigentlich jemanden erstmal in Ruhe kennenlernen, dass man mal so ein bisschen ein Vertrauen aufbaut und nicht gleich Sex und und zack, weil zack. Ich habe ja eine Familie und ich möchte nicht da irgendwie... Klar, du hast eine Verantwortung zu tragen. Und ich will nicht mich da durchproppen, ich will eine Familie gründen, eine neue Familie, richtig Mutter, Vater, Kind und so. Und also nochmal gefragt, bei den 30, 40 Frauen, war da wirklich keine einzige bei, wo du sagen würdest, ist eine gute Frau, lohnt es sich noch ein bisschen dran zu bleiben? Doch, waren schon, also man kann sagen, 2% waren dabei, wo ich sage, okay, die wären in Ordnung, aber die waren dann vom Typ her und von der Hygiene her unter aller Sau. Von der Hygiene, das heißt, die waren nicht gewaschen, oder wie? Nee, also ich stehe nicht auf faule Zähne, also wenn die mich anlacht und da kommt nur so ein Steinbruch entgegen und dann... Kann ich gut verstehen, ja. Muss nicht unbedingt sein. Nee. Also mein Hund, dann, der wird sie auch nicht anknabbern. Jetzt sag mir mal, wie du diese Anzeigen formuliert hast, vielleicht liegt da ja der Fehler. Ich habe mich immer so beschrieben, dass ich 1,78 groß bin, habe 85 Kilo, trainiere von morgens bis abends. Du trainierst von morgens bis abends? Ja. Bei dir in der Wohnung, oder wie? Ja, ja, klar, bei mir zu Hause. Hast du Geräte zu Hause? Nein, ich tue dann Hanteln, Stemmen, Sessel hochstemmen und so weiter und Liegestützen und solche Dinge. Das heißt, du bist ein stattliches Muskelpaket? Ja. Dich kann man gut angucken? Ja. Ja. Und was den Frauen gefällt, natürlich. Ja, und dann schreibe ich dann dazu, alleinerziehend, und dass ich romantisch, treu und offen bin. Es ist genau, was die Frauen wollen. Ein Muskelmann, der romantisch ist, der treu ist. Also und absolut kein Disco-Gänger. Also ich, kein Disco-Gänger. Weil ich habe früher in der Disco als Türsteher gearbeitet. Du kennst das Geschäft. Ja. Und Disco ist nichts anderes wie ein öffentlicher Puff eigentlich. Also das ist nur eine Anmache und deswegen gehe ich da nicht rein. Hast du denn in seriösen Zeitungen annonciert oder eher in so Schmuddelblättern? Nee, in seriösen Zeitungen. In seriösen, das also ich suche nach einem Fehler, du merkst schon, ne? Ja, ja. Also ich habe auch in Radiosender, zum Beispiel in Planet Radio von Frankfurt, habe ich das auch gemacht. Oder ich habe auch Videotext gemacht im Fernsehen. Das weiß ich gar nicht. Jetzt bin ich ganz ratlos, muss ich dir sagen, was ich dir raten soll. Ich weiß es nicht. Wenn du so viel versucht hast, ich sage ja immer zu den Leuten, macht was, unternehmt was. Und aber wenn du so oft jetzt reingefallen bist, kann ich es fast schon verstehen, dass man dann mürbe wird und keinen Bock mehr hat. Ja. Ne? Mein großer Sohn sagt schon zu mir, hey Papa, versuch's mal mit einem Mann. Ja, genau. Sagt er, die wahre Liebe gibt's nur unter Männern, weißt du? Wie alt ist der Sohn? 13. Naja, aber da kannst du das gleiche erleben, Michael. Also ja, das ist glaube ich, völlig egal, ob du schwul oder hetero lebst. Das, das kann man sagen. Also kann man immer fallen. Immer. Weißt du, was ich eigentlich nur sagen kann? Du musst weitermachen. Ich hab aber keinen Bock mehr. Doch, du musst weitermachen. Das ist jetzt Sisyphus. Du musst immer wieder hochrobben. Ich bin sicher, es wird eine Frau auf dich zukommen, wo es funktioniert. Obwohl das jetzt fast schon Hohn ist, das in dir zu sagen, nach all den Versuchen. Aber was bleibt dir übrig? Du kannst dich ja nicht jetzt zurückziehen. Nee, irgendwo will ich es auch gar nicht, weißt du, aber irgendwo habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Nein, vielleicht ist wirklich die Methode nicht so die optimale, mit diesen Anzeigen und über Radiosendungen und so. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, wie du vielleicht so im realen Leben eher Frauen kennenlernst, die du dann auch langsamer kennenlernst. Ja. Aber wie soll es machen? Ich kann nicht abends dann großartig weggehen. Das ist das Kinder, mit den Kindern. Wir sind die Hände gebunden. Das ist das, ja. Und tagsüber, wo willst du jemanden kennenlernen? Also ich würde jetzt mal, fände ich interessant, es gibt sicher zig und zig ähnlich betroffene Frauen und auch Männer, die heute Nacht zuschauen. Ich würde euch gerne bitten, ruft doch mal an und erzählt uns und vor allen Dingen auch dem Michael, wenn der noch dran bleibt bis 2 Uhr, wie ihr mit solchen Situationen umgeht, wie ihr das macht. Ihr seid alleinerziehend, habt vielleicht 1, 2 oder 3 Kinder und möchtet auch einen neuen Partner kennenlernen. Vielleicht habt ihr einen kennengelernt. Wie habt ihr das gemacht? Ruft uns doch an. Also ich wäre auch sehr interessiert daran. Oder will mich jemand kennenlernen. Oder vielleicht dich, obwohl ich ja hier keine... vielleicht jetzt auch wieder eine Ahnung. Ich bin ja hier keine Kontaktbörse, Michael. Noch nicht. Nein, noch nicht. Du meinst, das könnte sich ab jetzt ändern, ne? Ja. Also, wir warten mal gemeinsam so auf eine Rückmeldung. Vielleicht kriegen wir oder du noch einen interessanten Tipp. Und mein profaner Tipp ist einfach, mach weiter und such einfach nach neuen Wegen. Wie die nun genau aussehen, kann ich jetzt in der Schnelle und in der Eile auch nicht sagen. Ich hoffe es. Aber nicht einknicken jetzt. Nein. Du bist zu jung dafür, Michael. Nee, 35. Gebe ich die Hoffnung gar nicht auf. 35 Jahre alt, ein Muskelpaket, ein Romantiker, ein Treuer, ne? Und ein ganz Lieber. Und ein ganz Lieber, du merkst, wie ich dich gerade anpreise, ne? Ja, aber du Domian, mein Sohn, der Große, hat mich gefragt, ob ich ein Autogramm für ihn kriegen kann. Ja, das machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an und notieren die Adresse dann, okay? Hm? Okay, alles klar. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, ciao. 0800 5678 111, das ist unsere Telefonnummer, kostenfrei. Und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und morgen heißt das Thema, ich schäme mich für mein Aussehen. Wer von euch schämt sich für sein Aussehen? Aufgrund einer Krankheit vielleicht? Oder weil er zu dick ist? Oder weil er einfach meint oder sie meint, nicht attraktiv genug zu sein? Also wer von euch schämt sich für sein Aussehen? Morgen ist das unser Thema. Heute sind wir ganz offen. Ich bin ja noch gespannt auf eure Meinung zum Grand Prix. Heinz ist jetzt dran. Heinz ist 48 Jahre alt. Und hallo Domian. Und ich sage herzlich willkommen. Hallo. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Heinz. Ich habe ein brisantes Thema heute Abend. Ja. Und zwar folgendes, die Wiedereinführung der Todesstrafe. Ich bin dafür. Mhm. Und zwar geht's aus folgendem Grund. Geht es die kleine Peggy, die verschwunden ist? Mhm. Und dann die Ulrike aus Eberswalde. Mhm. Was machen Sie mit solchen Leuten, die kriegen einen guten Anwalt, düsten auf eine Arschback, auf Deutsch gesagt, ab, geben die Psychiatrie, kommen ein paar Jahre raus, machen da gleich wieder. Mhm. Die solche Leute sollten direkt standrecht erschießen, würde ich sagen, Domian. Naja, so nur auch nicht, ne? Aber Domian, was tragen die, fragen die den Opfer, fragen die, Hm. Also es ist natürlich klar, immer wenn solche ganz schweren Verbrechen passieren, wallen die Gefühle hoch, bei mir auch. Ja. Und ich kann das auch verstehen, dass man dann sagt, eigentlich Todesstrafe. Und ja, ich muss auch gestehen, dass ich so in mir manchmal auch diese Stimme höre, Todesstrafe. Aber ich will dir sagen, ich bin eigentlich stolz darauf, verdammt stolz, in einem Land zu leben, das keine Todesstrafe hat. Und dass wir nicht Amerika sind, wo hunderte von Menschen hingerichtet werden. Und ich möchte nicht wissen, wie viele unschuldig hingerichtet werden. Das stimmt auch, ja sicher. Heinz, könnten wir uns denn einigen darauf, dass man sagt, wir plädieren, wir beide oder vielleicht auch die meisten, die uns zuschauen und zuhören, einfach noch für ein härteres und klareres Strafmaß. Schärfere Gesetze. Ja, und dass diese Leute, sofern es nachgewiesen ist, dass die wirklich lebenslänglich bekommen. Und dass die nicht verfrüht rauskommen, wie es ja immer wieder der Fall war. Und neues Unheil anrichten können. Diese Fälle waren ja immer zu lesen in den letzten Jahren. Aber Dominik, ich hab schon zu meiner Bekannte gesagt, für solche Leute, nicht, würde ich eigentlich nicht einen Hebel umbringen, glaub mir das. Das glaube ich. Und bei allem Verständnis jetzt auch mit dem Fall Peggy, das ist so grauenhaft. Und wir verstehen ja alle nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Nee, das sind keine Menschen, das sind Tiere für mich. Nein, so sind Tiere ja nicht mal. Nein, noch niemals. So sind Tiere ja nicht. Also mit der Todesstrafe ist so eine Sache. Ja, sicher. Also wir haben ja auch alle, was heißt wir haben alle, aber sehr viele, ich schließe mich da ein, auch diesen unseren neuen amerikanischen Präsidenten so sehr kritisiert, der ein Todesurteil nach dem anderen unterschrieben hat in Texas. So, ich möchte nicht in seinem Land leben, wo Menschen abgeschlachtet werden. Oh, da gibt es ja McVean, Hammer, der hat das echt verdient. Die 168. Tote, die er auf dem Gewissen hat. Ja. Aber jetzt der Fall angeblich neu aufgerollt werden, nicht, bei ihm. Ja. Also, strengere Gesetze, härteres Vorgehen gegen solche Leute auch und Sicherheitsverwahrung auf Lebensdauer. Auf jeden Fall. Und ich bin da 15 Jahre mit daraus. Wenn lebenslänglich, dann bleibt er lebenslänglich, Einigen wir uns so dann. Einigen wir uns so, ganz genau. Also eine Meinungsäußerung von dem Heinz war das. Ich danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss, Heinz. Ist eine klasse Sendung, alles was richtig ist. Dankeschön. Tschüss, Domian. Tschüss. Roland ist dran. 25 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Roland. Ja, hast ja krasse Themen heute Abend. Ist ja manchmal richtig fast langweilig. Ja, ich weiß nicht, was du sagst. Eigentlich über Piercings unterhalten. Über Piercing ist nicht so der Reißer, ne? Ja, das heißt nicht so der Reißer, naja. Also gegen Todesstrafe ist Piercing natürlich ein bisschen flau. Ja, allerdings. Aber du wirst es schon interessant machen. Wahrscheinlich, wer weiß, was du uns jetzt erzählst. Wie, wo du dich pierst und was alles und so. Naja, was heißt, ja, gepierst bin ich natürlich auch selbst, aber ich mag eher so die Piercings, die irgendwie so versteckt sind, ja. Zum Beispiel. Ja, ich mag zum Beispiel keine Gesichtspiercings, die irritieren mich einfach total. Also Leute, die auf der Straße rumlaufen und... Ich vermute, du bist heterosexuell? Ja. Ja. Hast du schon mal eine Frau geküsst, die ein Piercing in der Zunge hat? Fantastisch. Hast du? Fantastisch. Ich habe noch nie einen Menschen geküsst, der ein Piercing in der Zunge hat. Hast du noch nie? Nein! Da lacht er. Nein, habe ich nicht. Ja, gerne, aber so, die laufen einem natürlich jeden Moment über den Weg und dann kann ich auch nicht direkt loslegen und küssen, wenn ich mal einen sehe. Nein, aber was ist das für ein Gefühl? Kommt das gut? Ja, so ein Spielzeug, mit dem man gut rumspielen kann. Also, es ist glatt und rund und warm und du findest es gut. Jetzt legen wir aber noch einen Gang zu. Ich habe auch noch nie Sex gehabt mit jemandem, der an der entsprechenden Stelle gepierst war. Du? Na, da muss ich ja leider passen. Da musst du aufpassen. Ja, also ich meine, Leute, nicht gerade jeder auf der Stirn rum. Ich bin nicht. Weil das stelle ich mir noch eine Nummer ungewöhnlicher vor, ne? Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich ja fast schon mal so ein bisschen Angst, ich würde mir irgendwas aufreißen. Ne? Nö, das klappt schon ganz gut. Also die Menge der Leute, die es tun und davon erzählen und sprechen schon eine deutliche Sprache. Also ich kenne Leute, die eben intim gepierst sind und die erzählen eben einiges. Naja, und das hört sich schon recht interessant an. Also du bist... Probleme von wegen Einreißen und sowas, das ist alles nicht so, so dramatisch. Hätte ich dann noch Schiss, dass ich dem vielleicht wehtue? Oder derjenige? Oder mir ja, das würden die schon, glaube ich, schon sagen, wenn es wehtut, ja. Also du bist nicht gepierst im Intimbereich? Nee, noch nicht. Das haben wir schon mal klargestellt, aber du würdest das vielleicht unter Umständen bald tun. Ja, noch nicht jetzt. Aber du spielst mit dem Gedanken? Ja, nicht jetzt. Ah, vielleicht wann denn? Vielleicht später. Also ich meine, das ist ja nicht einfach so eine Entscheidung, die man so von heute auf morgen trifft. Ah, ich lasse mir mal so ein Ding durch die Eichel schießen. Das wollte ich fragen. Wenn im Intimbereich bei dir, wo sollte gepierst werden? Durch die Eichel? Das klingt ja gar nicht. Ja, kaum. Aber nicht von links, da kein Amterlang, sondern einfach nur ein PA, wenn überhaupt. Hä? Amterlang, PA? Was sind das für, kenne ich nicht, die Begriffe, erklär. Ja, also ein Amterlang, der wird einfach quer durch die Eichel vorne gestochen. Durch dich? voll durch? Oder ja, genau. Oben an dem Nippelchen? Ja, das kann man sich aussuchen. Also es gibt natürlich viele verschiedene Stellen, die man treffen kann. Also der klassische Amperlang, der ist eben, wird eben versucht, über der Harnröhre eben durchzustechen. Und aber das ist eben relativ gefährlich, weil da eben auch die Schwerkörper getroffen werden können. Ja. Und wenn das eben der Fall ist, dann ist nie wieder was. Oh mein Gott, was für ein Risiko, wenn er eingeht. Und was der andere Begriff, was war das? Das ist ein PA, der Prinz-Albert-Ring, der klassische Prinz-Albert-Ring. Prinz-Albert-Ring. Da wird dann vorne durch die Harnröhre und durch den unteren Schaft durchgestochen. Ich will es gar nicht hören, da tut es mir schon weh. Ach, naja, es geht. Aber ist das auch mit so einem hohen Risiko verbunden, wenn man daneben sticht, dass die Schwellkörper... Ja, das Risiko beim PA ist deutlich geringer als beim Amperlang. Dennoch, ne? Dennoch. Ja, ja. Dennoch spielst du mit dem Gedanken. Naja, man muss einfach, also ist natürlich eine Vertrauenssache mit dem Piercer. Mhm. Das heißt, geht ja nicht einfach zu irgendjemandem, da gehen ja echt Gespräche vorweg und dann sagt man sich ab, ist das auch wirklich, hat er wirklich so viel Ahnung, dass er mir das wirklich machen kann, ist er anatomisch geschult, etc. Man kann es die auch. Die Rahmenbedingungen, okay. Mhm. Man kann es auch am oder im Hodensack machen, ne? Ja, nee, aber sowas mag ich gar nicht. Also ich bin ein Freund des Schlichten. Ja. Also so, wirklich, ich mag also diese ganzen behangenen Kerle mit was ich was mit 18 Piercings. Naja, so viel nicht, aber also ein kleines Glitzerpiercing am Hodensack wäre nichts für dich. Nee, überhaupt nicht. Das wäre dir zu pompös. Ja. Aber warum muss es denn also kompliziert sein? Ist es denn so am Bauchnabel? Ist doch auch nett. Oder vielleicht ja, irgendwie. Ja, Bauchnabel bin ich ja gepierst. Ach, bist du schon. Ja, erzähl doch mal, wo du überall gepierst bist. Ja, Bauchnabel und Brustwarze. Eine Brustwarze. Ja, genau. Herzseite links. Herzseite. Mhm. Und was ist das für ein Piercing? Wie sieht das aus? Im Bauchnabel habe ich ein Bananabell und in der Brustwarze einen ganz normalen Ring. Ein was? Ein Bananenbell? Bananabell. Bell. Bell. Ach, Bell. Also es ist auf jeden Fall so ein gebogener Stab eben durch die Bauchdecke. Also kein Bananenbär. Nee. Wobei ich mir das an der Brustwarze möchte ich mir das auch nicht so vorstellen, wenn man da so durchsticht. Ach nee, das ist eigentlich echt in Ordnung. Ja, ja je nachdem, man kann sich das ja, das heißt, so ein bisschen durch Salbe betäuben lassen, aber der Schmerz ist echt ertragbar. Bist du denn jemand, der auch sehr erotisch empfindlich ist an den Brustwarzen? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich steife Brustwarzen bekomme, merke ich den Ring. Wenn mir jemand übers T-Shirt streift, merke ich den Ring. Das heißt, wenn du mit einer Schönen zusammen im Bett liegst, soll sie dich ab und zu mal an dem Ring ziehen? Ja, auf jeden Dann Fall. Dann gehst du ab wie eine Rakete. Ja nicht, ich meine, das ist ja nicht ungefähr, das tut mir ja nicht weh. Nee, sondern, man kann schon gut dran ziehen. Also, das ist dann, schon okay. Dann wär's doch eigentlich pfiffig, Roland, wenn du auf die andere Seite ja auch so ein Ding machen lassen würdest. Nee, auch nicht. Nee, das mag ich auch nicht. Also, ist wirklich, wie gesagt, Freunde des Schlichten erstmal. Ja. Brustwarzen. Bauchnabel und Brustwarzen, das reicht erstmal. Und wie also gesagt. Zwei Stück sind da. Eventuell in ferner Zukunft auch ein Intim-Piercing noch. Ja, das wäre dann aber definitiv das Letzte. Und wie gesagt, das überlege ich mir noch. Mhm. Ja. Und du, so habe ich das gerade am Anfang verstanden, findest auch Frauen scharf, die gepierst sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich immer ein Zacken erotischer einfach. Ah, ja. Also das stimuliert mich wirklich. Also wenn ich rein zufällig sehe, meine Frau schiebt sich irgendwie so ein bisschen das T-Shirt hoch und sehe ein Piercing. Ja. Ja. Und die sind sonst aber kein Bauchfrei trägt oder sowas, man sonst nicht sehen würde, dann finde ich die immer schon ein Zacken erotischer als ohne. Kann ich gar nicht nachvollziehen, aber mag sein, ja. Ja doch, also naja. Seit wann trägst du dir jetzt die Sachen, die beiden Piercings? Ja, eigentlich noch nicht so lange, aber das ist eigentlich bedingt durch eine Vorgeschichte. Aber meine Freundin wollte das damals nicht. Und wie gesagt, ich habe eigentlich schon ziemlich lange davon geträumt, habe das eben jetzt dann eben nachher machen lassen. Was hast du dafür bezahlt? Was kostet das? Naja, ein Scheinchen pro Stich. Ein Scheinchen, 100er. Ja. Geht dann noch, ne? Ja. Man kann es vielleicht auch billiger bekommen, aber in dem Fall war das echt okay. Ja, dann sollten wir nochmal reden, wenn du dein Intim-Piercing gemacht hast. Ne? Da bin ich ja gespannt für den Flitzebogen, wie du das findest. Ja, da kann ich ja was zum Hergang erzählen. Was? Da kann ich ja was zum Hergang erzählen, wie das war. Ja, vor allen Dingen, wie es dann auch so danach ist, ne? Wie lange man da noch brach liegt, ne? Und nichts tun kann. Ja, beim PA 2 Wochen und beim Amperlang bis zu 6 Monate. 6 Monate? 6 Monate. Boah, guck mal, was für eine Sache man da in die Waagschale wirft. A, das Risiko, dann 6 Monate keinen Sex, 6 Monate Nachtsschmerzen bei der nächtlichen Erektion. Ja. Ne? Muss man alles klar mit... Alles, was zugehört, ja. Muss man alles mitbedenken. Ja, also Amperlang kommt natürlich nicht in Frage, aber wie gesagt, PA ist wesentlich ungefährlicher und Abhaltzeit ist auch nicht so lang und so weiter und so fort. Manchmal mache ich mir, wenn ich hier mich mit Leuten unterhalte, über welche Themen auch immer, immer so Gedanken, was mag diese Person wohl so im Leben, im allgemeinen Leben tun und machen? Das habe ich mir gerade bei dir auch überlegt. Roland, 25 Jahre, pfiffiger Bursche. Was ist er wohl? Ist er noch Student? Ja, lass mal rein. Student? Oder hat er, hat er einen Job? Wenn, macht er was, vielleicht was Handwerkliches? Oder ist er irgendwie so im kaufmännischen Bereich oder irgendwie im Bürobereich? Habe ich schon irgendwas gesagt, was so ein bisschen nahe dran kommt? Ja, du hast ja schon gut Bereiche abgedeckt, aber es war schon dabei, ja. Handwerker? Nein. Bürobereich? Teils. Sag's uns. Ja, ich studiere auf der einen Seite studiere Sport und habe auf der anderen Seite einen Bürojob. Aha, also Student und Bürojob. Genau. Mhm. Und wirst irgendwann mal Sportlehrer oder sowas? Oh, bloß nicht. Bloß nicht. Sondern was? Ja, das weiß ich noch nicht so. Irgendwie habe ich mir irgendwas so im Bereich Sporttherapie überlegt. Ach so. Oder ja. Breitensport, aber das weiß ich noch nicht so genau. Bin ja noch im Grundstudium. Ja. Also ich finde dich sehr nett, Roland. Ja, danke. Und das war interessant. Ne? Oder hast du einen gewissen wichtigen Aspekt noch vergessen, jetzt zu sagen? Hm. Was war eigentlich dein Impuls anzurufen? Einfach mal so mit mir über Intim oder über Piercing zu reden? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich ja, ich hatte letzte Woche bei dir angerufen zum Thema heimliche und peinliche Vorlieben. Ja. Ja, aber vergiss das Peinliche sofort. Es ist mir ja nicht peinlich, sondern eher das Heimliche, weil mich eigentlich das Heimliche Ach, mit dem Piercing fasziniert. Und wie gesagt, ich bin nicht im Gesicht gepierst und würde es auch nie tun. Und ich war es irgendwann mal in meiner Sturm- und Drangphase. Also jetzt die Verknüpfung zu dem Thema war, das vorgebrochen. Ja, genau. Da wir gerade so nett miteinander plaudern, könnte ich dich doch auch ganz frech mal fragen, wie du den Grand Prix gefunden hast, sofern du ihn gesehen hast. Den Grand Prix habe ich gar nicht geguckt. Hast du gar nicht geguckt? Auch gar nicht, echt nicht. Tut mir leid. Also ich finde das zwar aber ganz toll, dieses Happening, wie viele Leute sich daran begeistern, aber für mich ist das gar nicht. Okay, kann ich auch verstehen, ist nicht jedermanns Sache, aber mittlerweile ist das schon so ein Kult, ne? Durch Gildo Horn und durch Stefan Raab vor zwei Jahren. Ach naja. Nee, das fand ich, also Stefan Raab und Gildo Horn, das fand ich echt nur echt todespeinlich. Das kann ich mir echt nicht angucken. Da habe ich echt auch Protest nicht geguckt. Also kein Schlager und kein Musikfan, in diesem Sinne zumindest nicht. Ja, nicht in dieser Sinne. Nicht mein Genre, ganz bestimmt nicht. Alles Gute, wir sprechen uns wieder, wenn du es gemacht hast, okay? Ja, alles klar, versprochen. Tschüss, Roland. Ja, tschüss, Sonja. Ciao. 1.37 Uhr, 25 Sekunden und unsere kleine Pause. Auf die Sekunde genau. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht haben wir freie Themen gemacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Wenn ihr gerne Hella von Sinn und Jürgen Domian kennenlernen wollt und ihr vielleicht so im Bereich Düsseldorf oder Umgebung wohnt, dann besteht dazu die Möglichkeit, diese Woche Freitag, dem 18. Mai, und zwar sind Hella von Sinn und ich, wir beide sind im Savoy-Theater in Düsseldorf um 20 Uhr in der Graf-Adolf-Straße und wir lesen aus unserem Buch Jenseits der Scham. Diese Woche, Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, Savoy-Theater Düsseldorf. Sabine, 35 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian? Ja, Sabine. Na? Also ich wollte nochmal Bezug nehmen zu dem Anrufer von letzte Woche, wo gesagt hat, dass er mit seinem Rottweiler im Bett immer liegt. Ja, dieser Anruf hat auch große Wellen geschlagen. Und ich muss sagen, also für mich war das völlig normal, wie ich das gehört habe von ihm, weil ich teile mein Bett schon seit 8 Jahren mit meinem Bernhardiner, mit meinem Josef. Wie seid ihr denn alle drauf, Mensch? Ihr schlaft mit euren Hunden. Also das ist ja nichts Sexuelles, ne? Das ist ja nö, der liegt halt an und kuschelt halt mit, liegt auch jetzt hier neben mir im Bett. Eine tiefe platonische Beziehung zu deinem Bernhardiner, Josef. Genau. Wie alt ist Josef? 8. 8 Jahre alt. Genau. Das ist so ein riesen Kalb, ne? So ungefähr, so 75, 80 Kilo. 80 Kilo? Ja, das ist ja schwerer als ich. Ja. Hör mal, und du liegst mit dem auch im Bett jede Nacht? Ja, ich hab das also, das heißt ja immer, die Menschen holen die Tiere ins Bett. Ja. Und als ich ihn als Welpen gekriegt habe, habe ich gesagt, okay, das probiere ich jetzt aus. Ja. Habe ihn also immer, solange er nicht von alleine aufs Bett konnte, immer in sein Körbchen geschickt. Ja. Er ist auch immer brav ins Körbchen marschiert. Und eines Tages, also er hat es immer wieder probiert hochzukommen. Mhm. Und als er es dann geschafft hatte, ab dem Tag ist er immer wieder mit ins Bett. Und schläft die ganze Nacht bei dir mit im Bett? Nee, nicht die ganze Nacht. Also er hat sich einfach so angewöhnt, dass er abends so, wenn ich halt ins Bett gehe, legt er sich so eine Stunde mit rein. Mhm. Und wenn es ihm dann zu warm wird, geht er schon raus, legt sich vors Bett, da hat er auch ein Kissen liegen. Und er hat auch ein Körbchen, wo er sich reinlegt. Aber... Weil der Anrufer vorige Woche, der Irene hieß ja, glaube ich, der erzählt, dass er Rottweiler mit dem, dass er mit dem Rottweiler die ganze Nacht schläft und der Rottweiler bei ihm liegt bis morgens früh, bis er auf... Also bei Josef ist es eigentlich so, wenn es jemand zu warm wird, geht er schon mal raus aus dem Bett. Liegt er denn mit dir unter einer Bettdecke auch noch? Nee, er liegt eigentlich immer auf die Decke. Ach so, auf die Decke. Unter die Decke mag er nicht. Das ist ihm dann zu warm. Nun, das hören Hundebesitzer nicht so gerne, aber es ist ja nun mal so, ein Hund riecht ja auch, ne? Kann ich eigentlich nicht behaupten. Ja, nur wenn er nass ist, dann riecht man es, das stimmt. Aber, mir fällt es so auf, weil ich keinen Hund habe, dass, wenn man so in die Nähe von Hunden kommt, oftmals, nicht immer, aber gibt es schon einen gewissen Geruch. Also bei dir, Josef riecht nicht. Nee, also kann ich echt nicht behaupten. Ich meine, vielleicht kommt es auch darauf an, weil er halt die meiste Zeit auch mit halt drin ist oder nicht im Zwinger ist oder so. Das hat sich auch mit der Pflege zu tun, klar. Ja, genau. Wie ist es denn, stinkt er aus dem Maul? Nee, überhaupt nicht. Auch nicht. Er kriegt halt nur Trockenfutter, weil er dieses Nassfutter verträgt er nicht. Und das ist ja auch der hauptsächliche Grund, immer dieses Nassfutter, das Hunde aus dem Maul riechen. Mhm. Und er kriegt halt immer so halt Trockenfutter, das wird mit Wasser angerührt. Ja. Und am liebsten isst er sowieso noch einfach Semmeln. Aha. Einfach so harte Semmeln oder harte Scheiben Brot, also das ist seine Lieblingsdings. So, jetzt kommt natürlich die ganz gravierende Frage. Hast du einen Mann? Hatte ich, ja. Du hattest einen? Hatte. Und sie sagt bitte nicht, dass der Mann weggelaufen ist wegen Josef. Nein, es war nicht nur Josef, aber es war auch mit einem Grund, weil ich einfach den Hund halt mehr geliebt habe als ich ihn quasi. Und ich meine, welcher Mann liegt sogar an zweiter Stelle dann und noch hinter dem Hund, ne? Das krasse vorige Woche war ja, dass der Anrufer erzählt hat, dass die Freundin mit in dem Bett liegen musste, in der Mitte der Rottweiler, links die Freundin, rechts der Anrufer, und die Freundin irgendwann gesagt hat, nee, so nicht, ne, habe ich keinen Bock. Und so ein bisschen war auch bei dir, dass der eifersüchtig war auf Josef, deinen Mann. Ja, nee, aber bei mir musste ich den Josef schon mal raussperren. Weil Josef hätte ihn sonst gerade erst reingelassen. Der ist sonst zu eifersüchtig, der Hund. Ach so, Josef ist auch eifersüchtig. Oh ja, und wie? Ach so. Also Josef will dich ganz für sich. Genau. Und du findest dich damit ab? Ja, also ich muss sagen, nachdem ich also auch gesundheitliche Probleme habe, ich habe einen angeborenen Herzfehler, habe auch dann noch über Bluttransfusionen damals, über dieses B und C chronisch jetzt. Oh. Und das ist halt auch immer etwas, wo dann auch die Leute abschreckt. Und von daher bin ich schon so oft von Menschen enttäuscht worden, dass ich sage, also mittlerweile bin ich so weit, dass ich die Tiere mehr liebe als die Menschen. Ja, da geht es dir wahrscheinlich so wie vielen, ne? Die enttäuscht worden sind. Und von daher muss ich echt sagen, ist einfach Josef mein Baby, mein Freund, einfach alles. Also es ist einfach so. Ja, du bist er auch, nimmt mich halt so, wie ich bin, ne? Also ich will dir ja sagen, ich will euch da sagen, wenn ich auf dem Land leben würde, wenn ich mehr Platz hätte, ein großes Haus, hätte ich auch einen Hund. Also ich glaube, ich habe da auch einen Spaß dran. Ich war neulich bei einem Bekannten, der hatte so einen ganz kleinen Welpen, einen reinrassigen Langhaarschäferhund. Der war so putzig, dass ich wirklich nicht mehr weggucken konnte von dem Hund. Ich hätte ihn am liebsten sofort mitgenommen. Das glaube ich. Da muss ich mich auch immer ganz beherrschen. Oh, noch ein Hund, aber nee, einer reicht. Einer reicht ab. Das ist so ein großer. Aber der beschützt dich dann auch, wenn du rausgehst. Oh ja, ne? Oh ja. Also da darf keiner sich an dir vergreifen. Ne? Nee, also da kommt echt keiner ran. Sag mal, das Thema ist jetzt ein bisschen abgeäppt, Thema Kampfhunde. Man sieht jetzt wenige sogenannte Kampfhunde auf der Straße und wenn, dann haben sie einen Maulkorb. Das war ja nun lange Jahre anders. Hast du da auch manchmal Angst gehabt, dass so ein Hund deinen Josef vielleicht anfällt? Obwohl Josef groß ist, hat er ja gegen so einen Hund keine Chance. Also wie er klein war, ist er mal ein Boxer auf ihn losgegangen beim Spazierengehen. Ah, ja. Und ich muss sagen, also ich meine, Boxer ist zwar nicht gerade ein Kampfhund, aber das hat man auch schon gelangt. Da hat man da eigentlich auch Angst gehabt immer dann vor anderen Hunden. Und ich muss eigentlich auch dazu sagen, ich finde es eigentlich schade, dass manche Hunde bitte dann so, wie soll ich sagen, so uneinsichtig sind. Also ich habe zum Beispiel für Josef einen Beißkorb. Ach sogar für Josef. Weil ich meine, allein wenn man nach Österreich oder so fährt, braucht man sowieso. Und ich würde also, hätte keine Probleme damit, wenn jetzt irgendwie dieses Gesetz halt wäre, dass er nur mit Beißkorb raus darf. Oder ich nehme ihn auch immer an die Leine. Schon allein aus Sicherheit für einen Hund, dass er nicht irgendwie nach Auto läuft. Oder eben, dass er halt auf andere nicht losgehen kann. Ich finde es einfach für uns alle sicher. Ich sehe es genauso. Nichts passiert und für andere. Ja, absolut, absolut. Und darum verstehe ich es immer so ganz. Was mich immer nur ärgert ist, dass die Städte und so halt jetzt wenigstens eine Wiese mit einem Zaun drumherum machen würden, wo man hingehen kann und sagen kann, okay, auf der Wiese kann der Hund laufen, ist eingezäunt, passiert nichts. Dann kann er vielleicht 5 Mark dann für eine Stunde, wenn er drin rumläuft, zahlen. Ich meine, das würde ich auch noch machen. Wo wohnst du denn? In welcher Stadt? Wie? Wo wohnst du? In welcher Stadt? In Herzogenaurach bei Nürnberg, Erlangen. Ah, das wäre vielleicht eine Anregung jetzt an die Stadtväter deiner Stadt. Sag mal, ich habe eine ernste Frage. Du hast gerade so gesagt, du magst jetzt den Hund aufgrund der Enttäuschung auch lieber als eigentlich als Menschen. Hm. Nur ist das ja eigentlich eine traurige Sache. Hunde werden ja nicht so alt wie wir. Ja, stimmt. Ne? Hat man da nicht Angst, dass so nach, ich weiß nicht, wie so ein Hund durchschnittlich, wie alt wird er? 10 Jahre, 12? Also bei Nadine waren ja meistens nur 8 bis 10, heißt immer so. Und der ist ja jetzt schon 8, also man merkt, dass er so alt wird. Hast du da nicht Angst dann vor dem? Das ist doch da ganz schlimm, wenn man dann so ein Tier verliert. Ja, doch, ne? Vor allem, weil ich hab's ja schon mal durchlebt. Ich hatte ja vorher einen Dackel. Und vom Dackel auf den Banadiner gut, ne? Ja. Also den musste ich dann damals, den hatte ich 13 Jahre, dann musste ich ihn einschläfern lassen. Mhm. Und warst du dabei, als er eingeschläfert wurde? Ja, ich war bis zum Schluss dabei und habe ihm noch so Schokodrops gefüttert und das hat mir also wahnsinnig wehgetan. Mhm. Und hast du ihn dann selbst auch mit eigenen Händen rausgetragen? Ja, ich habe ihn wieder mit heimgenommen und habe ihn im Garten dann begraben. Mhm. Und ich muss sagen, also ich habe dann wirklich 1,5 Jahre danach getrauert. Mhm. Ich habe so lange gebraucht, bis ich wieder bereit war für einen neuen Hund. Weil viele sagen ja, na, kauf dir gleich wieder einen neuen, das ist das Beste. Mhm. Es ging bei mir einfach nicht. Mhm. Es kam wirklich dann erst nach einer gewissen Zeit und dann wollte ich wieder einen Hund mehr und dann kam der Banadina. Kam Josef. Genau. Wollen wir hoffen, dass Josef noch lange fit bleibt? Ja, das hoffe ich auch. Schläft er im Moment schon? Ja, der schnarcht hier neben mir. Liebe Sabine, das war ja interessant. Also jetzt haben wir schon mal zwei große Hundeliebende, die mit ihren Hunden mehr oder weniger oft und lange ins Bett gehen. Oh ja. Alles Gute. Danke dir auch und mach weiter mit der Sendung. Dankeschön, tschüss. Uwe, 29 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Uwe. Ja, hallo Jürgen. Na, wie geht's? Ich bin ein bisschen nervös. Ach, normal. Ist gleich vorbei. Über was reden wir eigentlich? Ja, wir reden über eine gute Freundin von mir, die letztes Jahr im November nach ihrem 23. Geburtstag einen schweren Unfall hatte. Ja. Soll ich erstmal so einfach erzählen? Ja, erzähl mal. Also sie hatte am 23. Geburtstag gehabt und am Wochenende drauf wurde halt ein bisschen gefeiert bei ihr. Und ja gut, es war relativ früh, so 2:10 sind wir dann auch so langsam gegangen alle. Und sie hat natürlich auch Alkohol getrunken und sie hatte dann halt noch gesagt, naja, sie hat Hunger, dann fährt sie sich eben noch was zu essen holen, McDonald's halt oder so. Mhm. Und na gut, das habe ich dann in dem Moment auch nicht so ernst genommen. Ja. Und na gut, dann nach Hause und nichts weiter dabei gedacht. Am nächsten Morgen um 11 hat dann die Mutter bei mir angerufen. Am Vormittag, also frühmorgens war die Polizei bei ihr, bei meiner Mutter. Und hat mitgeteilt, dass die Tochter einen schweren Unfall hatte. Sie lag dann in der MH in Hannover. Mhm. Und da haben die Ärzte dann auch gleich mitgeteilt, dass sie querschnittsgelähmt bleibt. Mhm. Und war sie selbst schuld an dem Unfall? Ja, durch den Alkohol halt. Mhm. Und also, ja, es gibt eine Grenze von 1,3 Promille und sie hatte, glaube ich, 0,02 Promille zu viel. Mhm. Dadurch zahlt auch die Versicherung jetzt nicht wahrscheinlich. Mhm. Und naja, die ganze Sache ist einfach, ich mache mir halt, der Punkt meines Anrufs ist auch, ich mache mir halt die Vorwürfe, wäre ich länger geblieben, wäre es nicht passiert. Mhm. Und jetzt ist, ja, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mir sage, hättest du doch einfach nur 10 Sekunden gewartet, hättest du die Bahn verpasst, wärst du geblieben, wärst nicht passiert. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es ist eine scheiß Situation. Du machst dir den Vorwurf, wärst du länger geblieben, oder machst du dir den Vorwurf auch, dass du mehr hättest auf sie einwirken sollen? Ja, in dem Moment, gut, wir haben alle was getrunken, ich habe zwar auch gehört, dass sie gesagt hat, sie will halt noch was, aber in dem Moment denkt man dann nicht drüber nach, dass er dann noch losfährt. Mhm. Wie betrunken warst du eigentlich? Also ich bin mit der Bahn gekommen, bin mit der Bahn nach Hause gefahren, ich war eigentlich ansprechbar normal. Mhm. Also ich war bei Verstand, möchte ich mal so sagen. Mhm. Jetzt ist mir nicht ganz klar, wenn du jetzt länger geblieben wärst, ja. Was hättest du dann tun können? Ich hätte, wenn ich dann gesehen hätte, dass sie auf ihren Motorroller sich setzt, hätte ich den Schlüssel weggenommen. Ach so, meinst du das? Mhm. Ja. Ja. Mhm. Wenn das gemacht hätte. Ja, wenn das gemacht hätte, dann wäre ich dazwischen gegangen. Mhm. Weil sie kam auch an, fuhr auch zurück und ging einen guten Kilometer vor zu Hause dann halt. Aber das sind immer so ganz müßige Überlegungen, ne? Wäre ich mal 10 Minuten später oder gegangen, du bist nicht 10 Minuten später gegangen. Ne? Ja eben, das hat sie mir ja selber auch gesagt, dass ich mir keinen Vorwurf machen brauche, aber... Sind denn da nicht andere, die sich eigentlich hätten viel mehr Vorwürfe machen müssen, die nämlich noch da waren? Aber wir sind letztendlich ungefähr alle gleichzeitig gegangen. Ach so. Mh. Aber einer war wohl noch da, aber der hatte wohl dann so die Aussage gesagt, ja, sie muss wissen, was sie macht. Sie ist alt genug. Das finde ich dann im Nachhinein auch nicht so toll. Nee, das darf man in der Situation nicht sagen. Nein, darf man noch nicht. Da muss man richtig massiv dazwischen gehen. Eben. Nicht nach dem Motto, der weiß ja schon, was er macht. Der weiß eben nicht, was er macht in dem das Moment. Das ist es, ja. Das ist es, ja. So, und er ist halt nach Hause gefahren, noch knapp einen Kilometer vor, muss wohl eingenickt sein dann und Bordstein und Hast du das denn für möglich gehalten, dass sie das macht, als du losgegangen bist? ist schwer zu sagen. Ich habe vielleicht befürchtet, dass es macht. Mhm. Aber was soll ich in dem Moment machen? Das kann man nicht ändern. Ja. Sie ist querschnittsgelähmt, der Unfall war vorgestern im Herbst, sagst du? Ja, November. Wie geht es ihr jetzt im Moment? Also, finde ich eigentlich, geht's ihr gut. Also, ich weiß nicht, ob ich mit der Situation so gut klarkommen würde wie sie. Mhm. Sie kommt eigentlich, finde ich, verhältnismäßig gut mit klar. Ist halt nur viel Probleme auch zu Hause dann jetzt, weil sie will erstmal zu ihrer Mutter ziehen. Mhm. Und wie alt ist sie? 23. 23. Mhm. Und ist erstaunlich, ne? Ich glaube auch, dass viele Leute da länger mit dem Schicksal hadern würden vielleicht oder auch sich... Ja, also sie ist immer ein Dickkopf und immer im Kopf durchgeweint und das ist halt jetzt auch vielleicht der Vorteil in der Situation. Eure Beziehung, eure Freundschaft hat aber nicht darunter gelitten. Auf keinen Fall. Du hast sie auch immer besucht und betreut und hast zu ihr gehalten. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das habe ich hier schon zu meinem großen Unverständnis immer wieder gehört, dass Leute, denen so etwas passiert ist, die sagen dann, naja, meine Freunde, die waren vielleicht noch ein paar Wochen, da haben die mich besucht im Krankenhaus und dann hat es immer mehr nachgelassen und jetzt ist keiner oder vielleicht wird es nur noch einer übrig. Ja, das ist aber, ich finde, das merkt man auch, es gibt viele Leute, sie hat ein Telefon in der Klinik, wo sie jetzt noch ist bis im Juni und da kann jeder anrufen, aber es melden sich viele Leute einfach nicht mehr. Siehst du, auch in dem Fall jetzt. Auch in dem Fall und ich kann es mir eigentlich nicht erklären. Sie hat auch gesagt, es gibt, was mir viel mehr wehtut als... was Falsches zu sagen ist, wenn sich keiner mehr meldet. Mhm. Was Falsches zu sagen kann man ruhig. Es ist eine ganz schlimme Erkenntnis, die daraus erwächst, nämlich, dass man ist dann nicht mehr attraktiv für die anderen, man kann nicht mehr so alles mitmachen, also lässt man die Person fallen. Ja, ganz genau. Mhm. So kommt es mir teilweise schon vor. Sehr schlimm, ja, sehr schlimm. Und ja, also das... Also ich finde gut, dass sie das auch so sieht, dass du letztendlich da keine Schuld trägst. Die trägst du ja auch nicht. Natürlich macht man sich als Freund solche Gedanken. Ich muss auf den Kopf kriegen. Dass den Vorwurf, den ich mir mache, den kriege ich nicht auf den Kopf. Mhm. Ich sitze einfach drin und sage mir, hättest du mal jetzt zum Ende gemacht. Ich glaube, dass das für eine gewisse Zeit auch normal ist, Uwe. Wird mir, glaube ich, genauso gehen. Aber man muss sich halt dann immer noch per Ratio klar dagegen stellen, dass es Unsinn ist, dass man eigentlich nichts hätte tun können. Nee, man hätte und, auch nicht. Und gut ist ja, dass sie es ganz genauso sieht. Also ich glaube, das Allerbeste, was jetzt, das läuft ja auch so, was du tun kannst, halt zu der Frau, halt die Freundschaft aufrecht, besuch sie, macht zusammen, wenn sie jetzt ein bisschen fitter wieder wird, macht zusammen Sachen und dass denn eigentlich so dieser Freundschaftsalltag einfach weitergeführt wird. Ne? Ja, das ist für mich auch nie in Diskussion gewesen, von daher nicht. Nur ist es halt, wie gesagt, die Vorwürfe aus dem Kopf kriegen, das ist nicht so einfach. Ja. Aber verständlich, aber halt immer so ein bisschen ratiomäßig dagegen. Ja. Alles Gute und Grüße herzlich von mir. Werde ich machen. Tschüss. Okay, tschüss. Dirk, 29 Jahre, guten Morgen. Hallo Dirk. Ja, hi Domian. Hallo Dirk. Ja, ich möchte über meine Partnerschaft reden, oder beziehungsweise wie wichtig es ist, dass man zusammenhält, wenn einer der Partner krank ist. Ja, da haben wir fast die Verknüpfung zum Thema von gerade. Ja. Was ist mit deinem Partner? Dein Partner ist krank. Ja, mein Partner ist krank. Mein Partner... Dein Lebenspartner, dein Freund. Ja, mein Freund. Mhm. Mhm. Mein Freund ist schizophren. Mhm. Und ja, ich möchte einfach darüber reden, wie wichtig es ist, dass man so einen Menschen hält, egal wie schwer es ist oder wie hart es ist. Nun ist das, Dirk, das ist ein kompliziertes Thema. Ich glaube, es gibt wenige Krankheiten, gerade so im psychischen Bereich, die mit so vielen Mythen belegt sind wie die Schizophrenie. Das ist auch so. Ne? Sag doch mal einfach mal so ein paar erklärende Worte. Was genau ist das? Also man muss total weggehen von der Persönlichkeitsspaltung, weil es das wirklich nicht ist. Mhm. Das ist eine Multiple dann, wenn man eine Persönlichkeitsspaltung hat. Schizophrenie bedeutet einfach Abweichung von der Norm. Mhm. Okay, sie hören auch Stimmen jetzt, wie zum Beispiel im Fall meines Freundes. Mhm. Wenn er seine Medikamente nicht nimmt, dann weicht er ab. Und es ist leider auch so, dass Schizophrene gerne anfangen,